Willkommen auch heute auf unserem philosophischen Sofa. Hallo Christian. Hallo Vera. Mein Name ist Vera Höger. Mir gegenüber sitzt, wie immer, Dr. Christian Funke. Und heute werden wir sprechen über die Stoiker. Die antiken Stoiker. Über die antiken Stoiker, was gleich impliziert, dass es auch moderne Stoiker gibt. Und um die soll es bei unserem nächsten Gespräch gehen. Prima. Aber bevor wir einsteigen in das Thema Stoiker, möchte ich nochmal Bezug nehmen auf unseren letzten Podcast, auf die letzte Folge, wo wir über Epikur gesprochen haben. Und ich möchte mir und uns und euch und ihn in Erinnerung rufen, diese vier maßgeblichen Sätze. Das vierfache Heilmittel. Das vierfache Heilmittel. Sehr schön. Die Götter gehen uns nichts an, weil die mischen sich in unser Leben nicht ein. Also brauchen wir vor denen gar keine Angst haben. Und das Gute ist leicht zu bekommen. Und das Schlechte ist leicht zu ertragen. Und wir müssen den Tod nicht fürchten. Das waren sie. Und ich habe mir das nicht mal aufgeschrieben. Du siehst, das hat mich so beeindruckt, dass ich das wirklich sehr zu mir genommen habe. Und aus all dem kann ich mindestens nehmen, dass es viel Sinn macht, sein Leben ohne Angst zu leben. Ja, genau, das war ja die Absicht. Genau, und damit meine ich nicht, dass man nicht respektvoll mit Herausforderungen oder mit negativen Dingen umgeht, aber dass die Angst nicht das ist, was uns bestimmt in unserem Leben, sondern die Freude. Denn wenn wir Angst haben, erleben wir eine Einschränkung von Handlungsfähigkeit. Das ist der philosophische Einwand gegen die Angst, wenn man über das gute Leben nachdenkt. Ein angsterfülltes Leben ist ein Leben, wo du dich nicht voll entfalten kannst. Denn Angst hat den psychologischen Effekt, dass du dich zurückziehst und deine Handlungsoptionen eingeschränkt wahrnimmst. Ich denke, dass Angst in unserem Leben als Menschen durchaus eine Berechtigung hat, als Warner, oder dafür, dass wir unsere Sinne schärfen, dass wir genau hinschauen, aber nicht dafür, um unsere Entscheidungen darauf basieren zu lassen. Und Angst erscheint im Leben ganz häufig an Stellen, wo wir sie erst gar nicht erwarten. Wenn wir sehr viel Besitz anstreben, dann erleben wir auch irgendwann diese Angst vor dem möglichen Verlust. Und das macht uns dann auch anders handeln. Also Angst taucht nicht immer auf als Furcht vor einem Gegenstand. Angst kann auch ganz anders in unser Leben treten als die Angst vor dem Verlust von etwas. Diese zu starke Bindung an etwas hat damit auch zu tun. Das wäre eine der Konsequenzen aus einer Philosophie gegen die Angst für die Heiterkeit. Lasse von solchen Bindungen, um so eine Klugheitsregel zu definieren, lasse von solchen Bindungen, die dir Angst bescheren. Ich glaube, alle, die uns zuhören, können damit was anfangen. Die kennen diese konkreten Ängste bzw. die Furcht und die kennen auch diese diffusen Ängste. Und ja, das möchte ich nochmal mir, uns und euch und Ihnen mitgeben, das ein bisschen loszulassen, sich darin etwas mehr zu reflektieren und zu schauen, was das gute Leben ausmachen kann ohne Angst. Aber darüber wollen wir jetzt nicht vertiefend sprechen. Das war mir nur noch mal ein Bedürfnis, das anzusprechen, weil es mich durchaus beeindruckt hat. Und heute reden wir, wie gesagt, über die antiken Stoiker. Und die Stoiker, das haben wir letztes Mal schon gesagt, das habe ich letztes Mal schon gesagt, die kennt man, weil das geflügelte Wort, die stoische Gelassenheit, ist wahrscheinlich ganz vielen Menschen bekannt. Tatsächlich ist es aber auch so, dass über diesen Ausdruck der stoischen Gelassenheit ich nicht viel mehr über die antiken Stoiker weiß und deswegen gespannt bin auf dieses Gespräch heute und was es dazu zu berichten gibt. Die Stoiker hatten eine Philosophie, die einen Geisteszustand als Ideal anstrebte. Und genau das ist diese Ruhe. Warum es gerade ein Zustand der Ruhe und des Gelassenseins ist, können wir vielleicht später am Ende noch einmal zusammenfassend nehmen. Dann wird das vielleicht klar, denn um diesen Zustand zu erreichen, das ist der Zustand eines weisen Menschen, sagen die Stoiker, in diesem Zustand zu sein, bedeutet viel geübt zu haben, viel nachgedacht zu haben, sich einen Charakter angeeignet zu haben, der es wert ist, gelobt zu werden und insgesamt auf dem Weg zu sein, abschließend sagen zu können, ich habe ein gelungenes Leben geführt. Das ist eben die sprichwörtliche stoische Ruhe. Das ist sozusagen die ganze stoische Philosophie in einem Wort gepackt. Das klingt anstrengend. Ja und nein. Es mit einer Art von Leichtigkeit zu machen, darin besteht ja die Kunst. Tugend ist nicht immer anstrengend. Das sollte man jedem sagen, der Tugend nur als Anstrengung versteht, als Kampf gegen sich, Kampf gegen die eigenen Triebe. Die wirklich schöne Tugend ist die, die mit Leichtigkeit einhergeht, die ein gutes Herz hat. Also ein gutes Herz, ein kluges Herz, ein maßvoller Mensch, ein gerechter Mensch, wenn er das in sein Leben einpflicht und sich dahin fließen lässt, einen ganz fließenden Zustand hat, das ist die Tugend, die die antiken Philosophen im Auge hatten. Darüber haben wir auch tatsächlich bei Sokrates schon mal gesprochen. Ich erinnere das gut, dass Tugend etwas sein kann, im günstigsten Fall, was so mit einem selber verwoben ist, dass es einem eben nicht schwer fällt und dass es nicht die ständige Entbehrung ist und die ständige unangenehme Selbstdisziplin und Selbstkontrolle, sondern dass es zu einem natürlichen Teil von einem wird. Es ist die Exzellenz seines eigenen Charakters, genau. Exzellenz ist jetzt ein Fachwort, was ich so einführen würde. Ich habe es entlehnt aus dem Englischen. Das ist der Begriff, den die Engländer dafür benutzen, wenn wir über Bestheit sprechen, als die eigentlich gelungene Übersetzung des griechischen Wortes für Tugend, das eben hier gebraucht wird, ohne dass wir es wissen, weil wir mit unserem kulturellen Vorverständnis immer das Protestantische hören, immer diese Tugend als Entbehrung, Tugend als Anstrengung. Aber die Bestheit des Charakters auszuprägen, ist in der stoischen Philosophie zumindest auf vierfache Weise am besten, nämlich dass man sich klug macht, die Tugend der Klugheit, der praktischen Weisheit, des situativen Verständnisses von gut und richtig hat. Dann hat man als zweite Tugend die Besonnenheit, das Maßhalten, die Zucht, die Mäßigung. Das verschafft dir, dass du im Leben nicht alles im Übermaß treibst und in dir eine Mitte findest. Daneben gibt es noch die Tugend der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit macht, dass du mit dir und anderen Menschen gut umgehst, so wie die Menschen es verdient haben, so wie du es verdient hast. Und als vierte Tugend steht dann noch der Mut und die Tapferkeit. Und die macht, dass du dich auch schwierigen Situationen im Leben, sei es zum Beispiel dem Tod, sei es, dass du einschreiten musst bei irgendetwas, sei es, dass du auch dich begegnest in Ernsthaftigkeit und feststellt, dass du dich verändern musst, mutig sein eigenes Ich mal fallen zu lassen. In diesen vier Ausprägungen sehen die Stoiker die charakterliche Bestheit. Das ist eine der wesentlichen Lehren aus dem Stoizismus. Das ist übrigens die Lehre von den vier Kardinaltugenden. Also lassen Sie uns doch mal ganz kurz zusammenfassen. Klugheit? Ja. Und damit ist auch so eine praktische Lebensklugheit, nicht nur Bildung gemeint, sondern... Überhaupt gar nicht nur Bildung. Nein, nein. Es gibt den großen Unterschied zwischen Besonnenheit in der Situation, kluges Handeln im Hier und Jetzt und eigentlichem theoretischem Wissen. Das theoretische Wissen ist die Sophia. Das ist die eigentliche Lehre. Aber mit der eigentlichen Lehre kann man kein Leben führen. Man muss sie schon anwenden im Hier und Jetzt. Und der eigentliche Weise, der versteht das. Der hat die Phronesis. So, ja, also so das, ist das Wort dafür. So ist die Klugheit gemeint. Genau. Als zweites oder eine weitere der Kardinaltugenden ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist das überlegte Austeilen von Gut und Böse, von richtig und falsch. Das ist die Überlegung dahingehend, was jemand in einer Situation verdient hat und was man ihm geben muss. Das ist schon auch ein hoher Anspruch. Die Kardinaltugenden gehen damit einher, dass sie eine Ausprägung der Vernunft sind, ja. Das ist ein hoher Anspruch, das Wesen des Menschen in seiner Exzellenz durchzuhalten. Also haben wir Klugheit, Gerechtigkeit. Besonnenheit. Besonnenheit. Das ist nur eine der Übersetzungen, die möglich ist für Sophrosyne. Es gibt auch manchmal Zucht, Maßhalten, Mäßigung, Temperamentia. Ist das lateinische Wort dafür. Das heißt, dass du nichts im Übermaß treibst. Dass du immer schaust, was dir möglich ist. Und siehst, dass ein Minimum von dem dir vielleicht schadet, genauso wie ein Maximum und dich in einer Mitte hält. Das ist auch eine Form der Überlegung, die sich aber unterscheidet von einer Gerechtigkeitsüberlegung etwa. Und als letztes der Mut. Die Tapferkeit. Die Tapferkeit. Ja. Sind ja vier Tugenden oder vier Aspekte des menschlichen Seins, die sehr so mit unserer Kultur verwoben sind. Die sind tatsächlich mit unserer Kultur verwoben. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der Stoizismus auf unsere Kultur maßgeblichen Einfluss gehabt hat. Die wurden später in der christlichen Lehre ausgiebigst besprochen. Also die Christen sind sozusagen die kulturellen Erben der Stoiker geworden. Und wir als die Modernen haben uns ja entwickelt, dass wir nicht atheistische Christen sind. Also wir sind im großen Teil unseres Denkens haben wir eben eine Kultur erworben, die in Athen gewachsen ist, im hellenistischen Raum, also aus der griechischen Kultur und aus der römischen Kultur stammt. Und wir haben eben dieses jüdisch-christliche Element in unserer Kultur. Und wenn wir über charakterliche Bestheiten sprechen, kommen wir immer wieder auf die Kardinaltugenden zurück, die tatsächlich in dem philosophischen Diskurs des Hellenismus entstanden sind. Also um die Zeit von Epikur, von den ersten Stoikern, von Platon, Aristoteles. Ich finde diesen Begriff, den du gerade verwendet hast, ganz spannend. Und deswegen möchte ich ihn nochmal ausdrücklich wiederholen, dass wir atheistische Christen sind. Und möchte doch mal so das deutlicher fassen, ja. Dass wir einmal unsere kulturelle Herkunft betrachten und auch kulturell wirklich in einem ganz großen Umfang gesehen. Ne? Also unser Denken, alles, was auch unsere Gesellschaft bis heute bestimmt. Und das ist nicht unbedingt verbunden damit, dass man im spirituellen Sinne Christ ist. Aber trotzdem hat das uns und unser Denken so sehr geprägt, dass wir, wenn wir hier sozialisiert sind, uns kaum davon lossagen können. Egal, ob wir sagen, wir sind in einer christlichen Kirche beheimatet oder besuchen Gottesdienste oder nehmen tatsächlich spirituell das Vorhandensein eines christlichen Gottes an. Das spielt dafür gar keine Rolle, sondern wir sind so davon geprägt, dass wir uns davon gar nicht loslösen können. Die eigentlich christlichen Lehrer, die Gründerväter der christlichen Kirche, haben auf das Erbgut, das philosophische Erbgut der Griechen und der Römer zurückgegriffen und haben daraus die Metaphysik der Bibel projiziert und haben sozusagen einen Mix an Lehre als dann die eigentlich christliche Lehre für das gute Leben und für die Naturerklärung gemacht. Und eben die Kardinaltugenden, die wir gerade aufgezählt haben, ist ein wesentlicher Bestandteil. Im Christentum werden sie noch um drei weitere Glaube, Liebe, Hoffnung ergänzt. Das sind die eigentlich christlichen Tugenden. Man hat nämlich immer fein unterschieden, was eigentlich dann noch christlich und was pagan, also heidnisch, heidnischen Ursprungs, säkularen Ursprungs ist. Und die Tugenden der Klugheit, der Gerechtigkeit, der Besonnenheit und der Tapferkeit, das sind säkulare Tugenden. Die werden auch solchen Menschen anempfohlen, die sich nicht dem christlichen Glauben zugehörig fühlen und kein Glaubensbekenntnis aussprechen. So, jetzt haben wir schon ein bisschen was zu den stoischen Kardinaltugenden gesagt. Wer hat das denn begründet? In welcher Zeit ist das entstanden? Ich möchte nur noch einmal sagen, warum es eigentlich Kardinaltugenden heißt. Ja. Man denkt so leicht an Kardinalzahlen. Also zur Erinnerung, das sind diese Zeilen, die wir meinen, wenn wir sagen erstens, zweitens, drittens, wenn wir eine Ordnung zwischen Zahlen herstellen, dann sprechen wir von Kardinalzahlen. Das ist nicht gemeint. Das ist immer wieder ein Missverständnis. Das Wort, wovon es herkommt, heißt tatsächlich Türscharnier. Es ist so verrückt manchmal, wo die Wörter herkommen. Und gemeint ist, dass du diese Tugenden besitzt. Und wenn du sie besitzt, ist es wie ein Scharnier zum guten Leben. Es eröffnet dir, wenn du diese Tugend hast, ist dir ein Leben eröffnet, was... Also es hat etwas mit einer Öffnung zu tun. Mhm. Deshalb nennen wir sie Kardinaltugenden. Die Tür zum guten Leben, ja, öffnet genau. Sich. Das ist so, da kommt das Wort her. Gut, jetzt aber zurück zur eigentlichen Geschichte der Stoiker. Ja. Wir haben ja bisher nur eine Säule der stoischen Lehre besprochen. Der erste, also heißt Zenon, kommt aus einer Kolonie, einer phönizischen Kolonie auf dem heutigen Zypern, damals Kition. Deshalb heißt er auch Zenon von Kition. Er ist 335 vor Christus geboren und stirbt in Athen 263 vor Christus. Er ist also ein Zeitgenosse von so Größen wie Aristoteles und Epikur und hat ein ganz spannendes Leben gehabt. Als er beerdigt wurde, galt er als ein sehr sittsamer Philosoph, der ein Vorbild für ganz Athen und die ganze zivilisierte Welt war. Ihm haben Könige besucht, als er Vorlesungen gehalten hat. Der König von Makedonien hat sich angekündigt und hat ihm viel Geld vererbt. Mhm. Er hat dieses Geld nicht genommen, um Reichtümer zu erwerben, er hat es aber auch nicht abgelehnt. Er hat damit Haus gehalten. Mhm. Und sein Leben begann aber mit einem großen Unfall. Er erlitt Schiffsunglück. Er war Kaufmann. Ich weiß nicht genau, wie alt er war, 25 oder was, war auf dem Weg, kam von Zypern nach Athen, aber wie das damals so war, auf dem Mittelmeer, das war sehr verrufen, es kam ein Sturm auf, sein Schiff ging unter und damit sein ganzes Hab und Gut. Purpurkleidung war es wohl. Er war im Luxussegment tätig, würden wir heute sagen. Und kam dann also an, in Athen ziemlich mittellos. Aber da zeigte sich schon so eine Art von, ja, dem späten Stoiker, ihn erschütterte das nicht. Was war der Überlieferung nach das Erste, was er tat, nachdem er in Athen einigermaßen sich eingerichtet hat? Er besuchte einen Buchladen und las. Also das klingt jetzt so ein Buchladen, ja. Da müssen wir mal klar machen, ja. Das war jetzt nicht so ein Buchladen, wie wir die heute kennen. Wie sahen denn Buchläden in Athen damals aus? Also sie waren natürlich vor Wind und Wetter geschützte Geschäftsbetriebe, die Schriftrollen verkauft haben. Und diese Schriftrollen wurden von Sklaven kopiert. Das waren Bücher der damaligen Zeit. Das vergisst man heute, aber die Produktion von Schriftrollen dauerte 3 bis 4 Tage. Dann war ein Buch fertig kopiert. Das heißt, die Sklaven konnten ja dann schreiben. Ja, ja, man darf sich jetzt nicht Sklaven als kleine, dreckige Menschen vorstellen, die irgendwo gehaust haben. Sklaven waren durchaus feine, sehr gelehrte Menschen. Nur hatten sie keine Bürgerrechte und mussten arbeiten. Also auch der Akademiker von heute, der Professor, der irgendwo eine Hilfsstelle hat, der könnte durchaus aus demselben intellektuellen Niveau arbeiten wie ein Sklave damals. Und das waren dann Buchläden. Ja. Also ich habe jetzt wirklich gerade vor meinem inneren Auge entstehen so Bilder, die ich vorher nicht hatte. Ja. Schön. Gut, also er ging in einen Buchladen, um da und was dort, zu tun? Dort las er. Und er las in den Memorabilia von Xenophon über Sokrates. So lautet eben die Überlieferung. Und dann las er und las und war so begeistert davon, was er da las, dass er den Buchhändler fragte, sag mal, wo treffe ich denn solche Menschen? Und in diesem Moment, so die Geschichte, lief ein Philosoph am Laden vorbei und der Buchhändler sagte, folg dem da. So war das nämlich in Athen der damaligen Zeit. Es gab viele Lehrer auf den Straßen, die sich selbst Philosophen nannten. Und der Philosoph, der da vorbeigelaufen ist, war Krates, der Kyniker. Ein Schüler von Antisthenes. Ja. Und diesem Krates ist Zenon 3 Jahre lang als Auszubildender gefolgt. Zenon hat eine kynische Ausbildung genossen und hatte sokratisches Interesse. Über 3 Jahre lang war er der Schüler des Krates. Und Krates hat ihm sehr praktische Dinge beigebracht. Eines der Unterweisungen, die er hat über sich ergehen lassen, unser lieber Zenon, war, dass er einen Keramikkrug mit Linsen über den Marktplatz tragen musste. Und als er nicht hinguckte, zerschlug Krates den Krug, die Keramik mit seinem Stock. So stark, dass die Linsen überall umherflogen. Und der arme Zenon hat sich furchtbar geschämt dafür, dass er jetzt die Linsen aufsammeln muss. Und sein Lehrer hat ihn dafür gescholten, warum er sich denn jetzt schämt. Denn es gibt sich nichts im Leben zu schämen für Dinge, für die man nichts kann und die man nun mal über sich ertragen, also ergehen lassen muss. Das war eine Ausbildung, wie es typisch war für Kyniker. Sie haben sich eben in lebenspraktischen Dingen ausgebildet. Naja, also bei so einem Typen war Zenon so lange, bis... Da möchte ich nochmal ganz kurz bleiben, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, da hinzuschauen. Wir haben ja am Anfang was von diesen Tugenden gehört und von so einem theoretischen Überbau und so Sachen. Wenn man das Menschen unserer Zeit erzählt, die vorher keine Berührung dazu haben, die sagen vielleicht, ja klar, das sind alles Tugenden, das ist gut und schön. Aber wenn das auf einmal so lebenspraktisch wird, und was heißt das eigentlich? Ne? So ein Satz, ich muss mich für nichts schämen, für was ich nicht verursacht habe. Genau. Ganz abgesehen davon, ich muss mich vielleicht gar nicht dafür schämen, Linsen auf einem Markt einzusammeln, auch weil das nichts Ehrenrühriges ist. Schon 2 Lehren aus einer Tat. Ja. Genau. Da wird es doch wirklich auch interessant. Also Absolut. Wir brauchen beides, wir brauchen die Theorie und das, aber das wirklich so lebensnah mitzunehmen, finde ich ganz wichtig. Zur Erinnerung, die Kyniker haben sich ja abhärten wollen. Sie haben auch Kleidung getragen, die nicht luxuriös war. Ich erinnere mich. Sie haben eben ein Leben geführt wie die Hunde und haben damit eine Erinnerung in den Menschen gesetzt, dass wir auch Naturwesen sind, dass wir die Kultur, die wir pflegen, nicht überbewerten dürfen. Oder zumindest müssen wir ein kritisches Verhältnis zur Kultur haben. Und eben all das, was die Gesellschaft auch sagt, was gut und richtig ist, steht da auch hinter. Ja. Also Zenon hat über 3 Jahre lang erfahren, wie man kritisch hinterfragt, wie man sich im Leben gibt, wie man sich der Natur, dem Naturzusammenhang gegenüber stellt und versteht, bis er dann eine eigene Schule begründet hat. Und das ist die Schule der Stoiker. Warum heißt die Stoiker? Weil sie sich getroffen haben in der Stoa. Das ist die Säulenhalle. Ah. Und Säulenhallen kennt man, wenn man sich mal mit... Jeder möge jetzt einfach mal Säulenhalle googeln. Ja. Bunte Säulenhalle in Athen. Dort trafen sie sich nämlich. Das war eine Säulenhalle, die war bunt angemalt. Da waren auch Fresken drin. Das war ein Kulturschatz. Mhm. Und das war allen, die in Athen lebten, ein offener Ort. Denn Zenon gehörte ja nicht zu den Freien. Er war Metöke. Metöke hieß, er war Ausländer ohne Bürgerrechte, aber mit Aufenthaltsrecht, sozusagen. Die Athener Gesellschaft bestand natürlich auch aus den Aristokraten wie Platon, die da aus hochstehenden Familien eigentlich über das Schicksal der Stadt mit demokratischen Mitteln entschieden und eben den Metöken. Die durften sich dort aufhalten, mussten natürlich die Gesetze achten und hatten auch das Recht zu lehren. Sie hatten auch eine gewisse Redefreiheit. Und da ist, was auch wichtig war in den Gesetzen, sie durften keine Immobilien erwerben. Zenon durfte also nichts kaufen, so wirklich. Deshalb gründete er seine Schule auf einem öffentlichen Ort. Als Epikur. Ja, genau. Anders als Epikur, anders als Platon, der die Akademie begründet hat, und anders als Aristoteles, der so eine Art von Sondergenehmigung hatte, das Lyceum zu eröffnen. Also zu der Zeit, über die wir jetzt reden, gab es in Athen, in der Stadt, 4 philosophische Schulen. Wir haben den Garten von Epikur, die Akademie von Platon, das Lyceum von Aristoteles und die stoische Schule, die Leute aus der Säulenhalle. Was für eine Zeit, wenn das alles aufeinander getroffen ist. Ja, und man kann sich vorstellen, dass dort auch viel vielleicht rhetorisch motivierte Feindlichkeit, Feindseligkeit zwischen den Schulen herrschte, um sich auch so ein bisschen zu pointieren und zu positionieren. Daher rührt immer wieder dieses Sticheln gegen Epikur, was Stoiker immer wieder machen. Also man kann ein ganzes Buch über die Seitenhiebe der Stoiker gegen die Epikureer und andersrum die Antworten der Epikureer auf die Stoiker schreiben, so wie man ein ganzes Buch schreiben könnte über das Verhältnis von Platonikern und Aristotelikern. Also er lebte jetzt in Athen. Wovon er lebte, ist nicht bekannt. Naja, auch er hatte natürlich ein gewisses Auskommen. Er ließ sich bezahlen. Mhm. Das war auch durchaus annehmbar. Dieses übermäßig Ablehnende gegenüber der Bezahlung, das Sokrates hatte. Er war ja durch Sklaven abgesichert und hatte seine Hausfrau zu Hause. Und dieses von den Kynikern hergebrachte, man denke an Diogenes in der Tonne, der schon froh war, wenn er so ein bisschen Kohl und so ein paar Linsen hatte, das waren wirklich Randphänomene. Also man führte schon auch ein Bedürfnisorient, also man stillte Hunger und so, es war selbstverständlich, Geld zu verdienen. Ja. Warum denn auch nicht? Also man ist Teil einer Ökonomie, man bringt sich ja auch ein für die Gesellschaft. Übrigens ein wichtiger stoischer Gedanke, dass man für die Gemeinschaft da ist und sich am besten auch einbringt. Und Zenon meinte eben, er tut den Menschen damit einen Gefallen, er verstand sich ja als Lehrer. Er hat in der Stoa, in dem Säulengang, sich mit Schülern getroffen. Ja, eigentlich trafen sich dort alle zur Mittagszeit, weil dort es am kühlsten war. Ja. Dafür waren diese Säulenhallen da. Die Säulenhallen waren immer in der Nähe der zentralen Plätze, weil man nun mal da in der Mittelmeerregion, gerade um die Mittagszeit, man ist mit enormen Temperaturen zu tun hatte. Und diese Orte waren sowas wie von den Stadtvätern gegründete Orte der Erholung. Da war es schattig. Und das war sowas wie, wie würden wir heute sagen, wenn die Aufgabe des Staates ist, auch für das Wohl zu sorgen, ja, und für die Gesundheit. Also das war so, das waren diese Säulenhallen. Mhm. Und dort traf man sich täglich, so viel ich weiß, und dort gab es Unterweisungen. Da hat der Meister eben gesprochen. Und nachdem der Meister gesprochen hat, haben die Schüler diskutiert. Also er stand da irgendwo, hat... Er stand, saß... Und hat was erzählt, die Menschen, seine Schüler, alles Schüler, keine Schülerinnen. Doch. Es gab auch Schülerinnen. Ja, also... Ja, das ist ja nicht unerheblich, das zu wissen. Also es gab Schülerinnen und Schüler, die waren um ihn herum und haben ihm zugehört und man hat dann untereinander darüber diskutiert. Ja, und es war so, dass er natürlich geschrieben hatte. Also sein Tag bestand auch darin, dass er nicht nur in der Säulenhalle stand, sondern in seine Wohnung, in seine Studierstube ging und Bücher schrieb. Diese Bücher verkauften sich dann auch. Er hat und seine Schüler haben die Lehre, die sie vom Meister empfangen haben, um da mal so ein hohes Wort zuzunehmen, haben die das an die nächste Generation weitergegeben. Sind Aufzeichnungen von ihm überliefert? Ja, einiges ist überliefert. Er soll über 35 Bücher geschrieben haben. Wie so oft ist ganz viel verloren gegangen. Das waren immer Kriege, Brände, die uns eben... Aber wir haben eben oft ein Bild über die Überlieferung, also Briefe, die es über ihn gibt, wo Zeitgenossen sich darüber unterhalten, wie es war dort in der Säulenhalle. Dann Überlieferungen von Schülern in anderen Büchern, was Zenon alles geschrieben hatte, worüber er sprach und was er sagte und wie er lebte. Und jetzt mal abgesehen von diesen vier Begrifflichkeiten, die wir am Anfang schon genannt haben, was ist so der Kern dieser Aussage? Was ist das, was ihn und was die Richtung, die er begründet hat, wirklich ausgemacht hat? Der Kernsatz lautet, lebe in Übereinstimmung mit der Natur. Die Stoiker leben in Übereinstimmung. Und das muss man jetzt wirklich erklären. Das ist aber der Kernsatz. Lebe in Übereinstimmung. Lass uns das mal analysieren. Da gerne. Sind quasi, es ist eine Aufforderung, sein Leben zu gestalten. Es ist also das, was wir eine Lebensphilosophie nennen. Eine praktische Philosophie, die aber nicht theoretisch wird, in dem Sinne, dass sie die Praxis nur in der Studierstube zum Thema hat, sondern die Überlegung selbst noch ins Handeln, in die Praxis bringt, in die Lebensführung. Ja. Also führe ein Leben, wie soll das Leben gestaltet sein, sagt Zenon, in Übereinstimmung. Also wir haben ein formales Kriterium da mit zur Hand. Wann führen wir das Leben, das wir führen sollen, nach der Lehre der Stoiker? Wenn wir übereinstimmen, mit was? Mit der Natur. Jetzt fragt man sich natürlich, ganz logisch, als Anschlussfrage, was ist denn die Natur? Und dort gibt es eine 200-jährige Tradition, genau das auszulegen. Sein Schüler, der auch der Nachfolger wurde, hieß Kleanthes. Und Kleanthes sagt, lebe einstimmig mit dir selbst. Als die Antwort auf die Frage, was denn die Natur sei. Zenon hat gelehrt, lebe in Übereinstimmung mit dem Gott, mit dem Schöpfer des Universums. Wir müssen jetzt, um das zu verstehen, wirklich ausführlich uns Gedanken darüber machen, was denn die Philosophen der damaligen Zeit mit Natur gemeint haben. Die Physis, das griechische Wort für Natur, heißt werden und entstehen, Wachstum. Die Natur entdeckt ein Grieche, wenn er philosophisch denkt, überall da, wo etwas wächst. Das kann das Wachstum von Kristallen sein, das ist das Wachstum von Gestein, das Wachstum von Gebirgen. Das ist schon ein natürlicher Prozess für den Griechen. Dann haben wir das organische Wachstum, was wir heutzutage meistenteils mit Natur verstehen, wobei auch schon das Kalben einer Kuh für den Griechen Wachstum ist. Also auch dort wächst etwas, aber auf eine abstrakte Art. Da kommt etwas, da kommt nämlich die Art hinzu. Natur hat die Eigentümlichkeit, haben die Griechen herausgefunden, dass sich bei dem Wechsel von Werden und Vergehen, von Entstehung und Tod, doch eine Form durchhält. Diese Formen sind die Arten. Man denke sich im Wald die Eiche, die im Laufe ihres Lebens Eicheln ausbildet, welche in den Boden fallen und aufgrund ihrer Potenz wiederum eine Eiche hervorbringen, welche dann wiederum Eicheln bildet, sodass im nächsten Schritt eine Eiche entsteht. Und so haben wir die konkreten Bäume, die Eichen, die werden einmal sterben, aber über die Eichen hinaus erhält sich die Art der Eichen. Verstehe ich. Und das ist das Rätsel der griechischen Metaphysik schlechthin. Wie kann denn das eine sich in den vielen durchhalten? Wie kann denn die Information, sozusagen dieses Strukturprinzip der Eiche, sich durchhalten bei dem gesamten Wechsel? Die Antwort ist das Wesen. Wir haben es nicht nur zu tun mit eigentlich Werden und Vergehen, sondern in der ganzen Natur herrscht auch ein Prinzip, was wir das Wesen der Dinge nennen. Das Wesen einer Eiche ist schlichtweg diese Konstitution des Baumes, die wir haben, diese bestimmte Blätterform und seine natürliche Tendenz, die Art zu erhalten mittels dieser Früchte, die er bildet. Nach demselben Schema können wir aber auch alle anderen natürlichen Gattungen verstehen und analysieren, wie Pferde oder Löwen oder Fische sind auch die Menschen in genau diesem Zusammenhang zu sehen. Wir bilden Generationen aus, aber über diese Generation hinweg gibt es noch etwas, was das Wesen des Menschen ist. Ja, und damit ist ja wahrscheinlich eben nicht nur gemeint die DNA. Das war ja ein Konzept, das damals unbekannt war. Das ist mir klar. Aber selbst wenn es bekannt gewesen wäre, ist es nicht das, worin es sich erschöpft. Weil das könnte natürlich jetzt ein moderner Mensch sagen, ne? Bei deiner Beschreibung, wie das funktioniert mit der Eiche oder den Fischen, dass man sagt, da ist eine Kerninformation in der DNA gespeichert und danach läuft das. Aber ich denke, das Wesen der Dinge ist eben mehr als die Information in der DNA. Das lasse ich mal so stehen. Es geht mir jetzt darum, das Wesen nochmal zu ergründen, denn erst dann verstehen wir, was die Lehre der Stoiker ist. Ja. Die Wesensfrage ist immer die, was ist das, was macht, dass dieses da, was das Objekt unseres Redens ist, eigentlich so ist, wie es ist. Und dieses da, was es macht, ist die Frage nach dem Wesen. Was macht es, dass wir Menschen Menschen sind? Was macht es, dass die Eiche eine Eiche ist? Was macht, dass diese Art da eigentlich von einer anderen Art unterschieden ist? Wenn man das erklärt, wenn man das einfach mal angibt, hat man eine Definition. Und durch die Definition haben wir sowas wie eine Einsicht in die Natur der Dinge. Das war gerade aristotelische Metaphysik. Aristoteles war ein Vorbild für die Stoiker und wird auch ein Vorbild über 1000 Jahre sein für jeden, der Wissenschaft macht. Aristoteles ist schlichtweg der klügste Kopf in den theoretischen Sachen der Zeit. Und nicht zuletzt hat auch Zenon auf die Frage, was ist denn der Mensch, eine aristotelische Antwort gegeben, nämlich ein vernunftbegabtes Wesen und ein politisches Wesen. Politisches Wesen bedeutet, Menschen leben in Gemeinschaften. Es ist natürlich und wesensmäßig für den Menschen, dass er in kleinen Gruppen lebt. Deshalb ist die Polis auch die fortgeschrittenstere Art des Menschen. Man wusste zu dieser Zeit ja, dass es auch eine geschichtliche Epoche der Menschheit gab, die nicht in Stadtstaaten lebten, die mehr so in kleinen Stämmen lebten mit Räubern und mit Jägern und Sammlern. Und man empfand sich aber schon als kulturell fortgeschritten, weil man wusste, diese Kleingemeinschaften, das ist Menschen notwendig, Menschen brauchen Gemeinschaften, aber sie nochmal zu organisieren nach Regeln hat nochmal was Fortgeschritteneres. Würden wir heute immer noch so sehen. Also dieser Staatsgedanke steckt ganz stark dahinter, wenn man über das menschliche Wesen redet. Aber jetzt haben wir eben zwei Anhaltspunkte, mit denen wir die Frage beantworten können, worin wir übereinstimmen müssen. Für den Stoiker ist klar, wir müssen übereinstimmen mit der Vernunftnatur, die wir haben, und mit der Gemeinschaftsnatur, die wir haben, als Bewohner des Kosmos. Wir haben nämlich ein Schicksal bekommen, dass wir geboren wurden als Menschen. Und weil wir Menschen sind, haben wir eine Natur erhalten, die nicht beliebig ist, sondern die vernünftig ist und die eine Natur ist, die Menschen braucht, Mitmenschen. Deshalb bedeutet für den Stoiker eine Übereinstimmung zu leben, dass man vernünftig lebt und dass man seine Pflicht in der Gemeinschaft erfüllt. Das ist die Antwort, die Zenon gab auf die Frage, was ein gutes Leben ist. In Übereinstimmung mit sich und der Vernunft zu leben heißt, dass man alles, was man tut, einer vernünftigen Überlegung unterwirft. Vernünftig bedeutet hier, dass man schaut, wie kann man denn seine Worte und seine Taten in Übereinstimmung bringen, ohne sich zu widersprechen. Wie kann man denn seine Pläne und seine Gewohnheiten in Übereinstimmung bringen. Wie kann man seine Einsicht und seine Lebensführung in Übereinstimmung bringen? Wie kann man seine Wünsche und seine Bedürfnisse in Übereinstimmung bringen? Zenon lehrte, das, was du denkst, musst du auch tun. Das, was du wünschst, muss dir auch ein Bedürfnis sein. Wenn du im Praktischen daran irgendwas feststellst, was dir schadet, dann ist das ein falscher Wunsch. Wenn deine Taten zu falschen Dingen führen, dann musst du deine Einsicht ändern. Für den Stoiker ist klar, wir müssen in Übereinstimmung mit uns selbst leben und in Übereinstimmung mit dem Kosmos. Ich muss noch weiter bohren. In Übereinstimmung mit dem Kosmos zu leben bedeutet für den Stoiker, akzeptiere das Schicksal. Der Stoiker unterscheidet sich unglaublich von einem Epikureer, weil er kein Atomist ist. Der Stoiker ist davon überzeugt, dass das Universum eine lebendige Gottheit ist. Das Universum für den Stoiker ist ein Organismus. Die Planetenbahnen sind vorhergegeben wie Teile einer lebendigen Zelle. Wir sind Teil eines lebendigen Organismus. Das griechische Wort dafür ist Zeus. zu dieser Zeit. Aber auch Zeus als Person hat noch nicht alles in sich. Zeus ist nicht allmächtig. Worüber Zeus nicht verfügen kann, zum Beispiel, sind die Planetenbahnen selber. Die Geschichte des Universums, die Gravitation oder so. Das ist nämlich die Gottheit, die dem niemand huldigt. Die heißt Moira. Und die Moira ist alles, die Allnatur, das, was wir heute so in so einem ganz mystischen Sinne die Alleinheit nennen würden, das ist einfach das Sein, wie es ist. Und dieses Sein hat, da folgen die Stoiker dem Philosophen Heraklit, das Sein ist ewiges Feuer, das Sein ist ewige Wiederkehr, das für die Stoiker, wie übrigens auch für Aristoteles, ist das Sein gar nicht geschaffen. Das Sein ist ewig, das war schon immer da, das wird immer da sein. Die machten sich keine Gedanken über den Anfang. Zeus war schon immer da. Mhm. Und wir sind einfach nur Geborene. Und wir müssen das Schicksal akzeptieren. Da sind wir bei der zweiten stoischen Kernlehre. Unterscheide zwischen dem, was du beeinflussen kannst, und dem, worauf du keinen Einfluss hast. Du hast Einfluss auf deine Gedanken und auf deinen Charakter und auf deine Handlungsimpulse. Das ist das Einzige, was in deiner Kontrolle steht. Du kannst ständig dafür sorgen, dass du für das Gute anderer Menschen sorgst. Du kannst an anderen Menschen stets helfen. Das sei dein Wille. Das steht voll unter deiner Kontrolle. Du kannst an deinem Charakter arbeiten. Du kannst mal in den Spiegel schauen und anstatt dir die Haare zu machen, kannst du mal fragen, was kann ich eigentlich an meinem Charakter ändern? Und das steht voll unter deiner Kontrolle. Das ist wirklich etwas, was du kontrollierst. Was du nicht kontrollierst, ist der Geschichtsverlauf. Du kontrollierst nicht den Krieg, der gerade stattfindet. Du kontrollierst nicht, ob die S-Bahn pünktlich kommt oder nicht. Du kontrollierst auch nicht deinen Körper. Auch der ist dir ein Äußeres. Dass du älter wirst, ist Teil deines Schicksals. So ist Zeus. Ja. So ist die Natur. Du kontrollierst auch nicht die Gedanken an andere Menschen. Du hast auch keinen Einfluss darauf, wie Menschen dir gegenüber... Du hast nur unmittelbaren Einfluss darauf, wie Menschen dir begegnen. Nämlich dann, wenn du darauf schaust, was du eigentlich kontrollieren kannst, ja. Nämlich dein Wesen. Das müssen wir nochmal alles ein bisschen zusammenfassen. Müssen wir. Das müssen wir zusammenfassen, weil... Stoizismus ist ein... Die Ausbildung zum Stoiker, würde ich sagen, braucht Jahre. Ja. Aber das ist jetzt Stoizismus kondensiert auf 20 Minuten. Also wir fangen mit diesem Kernsatz an. Lebe dein Leben in Einklang mit der Natur. Ja. Und was du gesagt hast und was ich daraus verstanden habe, ist, dass es erstmal eine Aufforderung zu einem konkreten Handeln ist. Das sehen wir auch schon in der Art der Satzbildung. Lebe dein Leben, mach du etwas, tu etwas in Einklang, ne, das ist die Form, mit der Natur. Mhm. Und dann ist die Frage, was ist denn mit Natur gemeint? Und da sind mir natürlich, wie wahrscheinlich jedem, der da nicht so tiefe Kenntnisse hat, ganz viele Sachen. Wir würden heute sagen, ja genau, das sagen wir ja. Wir sind gegen Massentierhaltung und wir sind dafür, dass Dinge erhalten werden. Das ist alles gut, aber das ist damit nicht gemeint. Nein, nicht direkt. Zwar nicht direkt. Direkt auch. Aber lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Im Endeffekt ist damit gemeint, lebe dein Leben in Einklang mit deiner eigenen Natur. Und meine eigene Natur ist bestimmt davon, dass ich zum einen ein vernunftbegabtes Wesen bin und zum anderen, dass ich Teil einer Gemeinschaft bin und implementiert in das große Ganze. Und da kommen indirekt diese ganzen Aspekte der Natur, wie Bäume erhalten, Klima, Massentierhaltung, wieder zum Tragen, weil ich darin ein Teil bin und nur eine Geborene in diesem ganzen Großen. Mhm. Aber um es etwas konkreter zu fassen, da ist es tatsächlich das vernunftbegabte Wesen und da ist es tatsächlich die Polis. Wir sind politische Wesen und das ist weiter gefasst, als wenn man heute sagt, ich bin Mitglied in irgendeiner Partei oder so. Das genau, ist mit politischem... Polis, Politike bedeutet Gemeinschaft. Genau, wir sind Gewesen der Gemeinschaft. Ja. Das sind, glaube ich, auch zwei Sätze oder zwei Begrifflichkeiten, das vernunftbegabte Wesen und der Teil der Gemeinschaft. den wir kennen, weil wir, wie gesagt, genau mit diesen kulturellen Aspekten so verknüpft sind. Das ist etwas, was uns früh auch schon in der Schule und an anderen Stellen begegnet, diese Gedanken. Was ich dann ganz wichtig finde, ist darauf zu schauen, was kann ich beeinflussen und was nicht. Und das ist eben nicht wie bei Epikur, der sagt, die Götter gehen uns nichts an, sondern es gibt diesen großen Zusammenhang, der bedeutet aber nicht, dass ich die Hände hochnehme und sage, es ist halt so, ich habe mit nichts was zu tun, es ist alles vorbestimmt, ob wir uns treffen, ob dort ein Kind stirbt, ob ich mich kümmere. Nein, es ist nicht alles vorbestimmt, weil ich kann das beeinflussen, was mich betrifft, und zwar nicht in der Form, ob ich nass werde im Regen, sondern wie ich mich generiere, wie ich mich verhalte, das kann ich beeinflussen. Und das ist mir gegeben, weil ich ja ein vernunftbegabtes Wesen bin. Und diese Verpflichtung habe ich auch. Und das andere, was ich eben nicht beeinflussen kann, darin kann ich mich üben, das anzunehmen. Und da kommt vielleicht auch so ein klein bisschen der Begriff der stoischen Gelassenheit. Ja, der kommt dort natürlich, der kommt zum Tragen, wenn man einen Geisteszustand erreicht, in der sich stets klar macht, was du gerade zusammengefasst hast. Ja. Was du ja gerade zusammenfasst, ist die Lehre, Dogma. Ja. Und jeder, der sich darauf besinnt, ein wirklicher Stoiker zu sein, der wird sich diese Lehre jederzeit wieder vor Augen rufen können, mit Leichtigkeit. Und wird dann zu diesem Zeitpunkt Gelassenheit erfahren, wenn er sie wirklich lebt. Das ist der Punkt. Weil diese Lehre zusammenzufassen, das ist in Anführungsstrichen schnell getan. Ja. Das zu verbalisieren ist auch schnell getan. Es geht nicht um die Verbalisierung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sondern es geht darum, das jeden Moment seines wachen Lebens anzunehmen. Genau. Und zu leben. Wir müssen ein Wissen erwerben über den Stoizismus, das nicht verbales Wissen ist. Nicht Wissen, was wir aufschreiben, sondern Wissen, was wir in unser weltliches Dasein transportieren, in der Art, dass wir uns ständig als Stoiker fühlen. Dass wir uns in der Situation, in der wir stehen, immer so identifizieren, dass wir sagen, schau, da bin ich. Ich kann jetzt hier etwas beeinflussen, aber nicht alles. Und wo liegt hier gerade die Grenze? Wenn ich es schaffe, mich so zu koidentifizieren mit der Welt, in der ich gerade lebe, in der konkreten Situation, auf dem Marktplatz, wenn mir jemand meinen Kaffee aus der Hand schlägt und der Becher fällt auf den Boden, raste ich aus, nicht? Genau in solchen Momenten müssen wir leben, stoisch zu leben. Und stoisch zu leben heißt dann, also das ist ja das Dach, unter dem ich laufe oder in dem wir laufen, was ich eben zusammengefasst habe. Und stoisch zu leben heißt dann, ich bin beeinflusst von diesen vier Kardinaltugenden. Ja, diese Tugenden sind ein Weg, ein Türöffner hin. Ja. Was bedeutet es jetzt konkret bei diesem Fall mit dem Kaffee? Ich bin besonnen. mach dir klar, dass das Universum gerade diesen Weg genommen hat, dass jemand gerade gestolpert ist vor deiner Hand und die Kräfte der Physik haben gemacht, dass du, jetzt hast du natürlich Geld dafür bezahlt, aber Geld bezahlen wir alle für Waren, die wir tauschen. Das ist nichts Besonderes. Dieser Kaffee ist auch ersetzbar, es ist nichts Besonderes. Hat der mit Absicht gehandelt? Wahrscheinlich nicht. War es Absicht? Nein. Also, so ist es jetzt. So, dann stellen wir uns mal das andere vor. Der hat mit Absicht gehandelt. Ja. Selbst dann kommen ja diese Aspekte. Genau. Dann ist es nicht dein Tragen, sondern sein Tragen. Mhm. Und seine Schlechtigkeit ist nicht deine Schlechtigkeit. Wenn er dir mit Absicht den Kaffee aus der Hand nimmt, darfst du ihn durchaus fragen, warum er meint, dass das eine gute Absicht sei. Aber du darfst dir darüber hinaus nicht weitergehendes dich beherrschen lassen von dem momentanen Affekt des Zornes. Und das zeigt ja noch etwas anderes. Das heißt ja, dass es lange nicht damit aufhört, sondern wirklich gerade damit anfängt, diese Begrifflichkeiten gehört zu haben. Weil wenn wir dann uns diese Tugenden anschauen und nur mal diese vier, dann bedarf es ja weiterer Übung und eines großen Verständnisses, um zu begreifen, was heißt denn dann eigentlich Mut? Es gäbe es ja vielleicht jemand, der gar nicht darin geübt ist, der sagt, Mut heißt, ich hau dem gleich eine rein. Ich bin mutig und wehr mich sofort, und zwar wehrhaft gehe ich nach vorne. Ja, ja. Das zeigt, wir lachen beide ein bisschen darüber, wir haben beide ein anderes Verständnis von Mut. Auch da bedarf es einer großen Übung und Überlegung, dann zu sagen, was heißt das denn eigentlich? Also man kann immer tiefer da einsteigen. Das ist nicht alles gerade mal mit 5 Sätzen und 3 Gesprächen getan. Nein, es bedarf wirklich, und das war, da waren sich die Stoiker sehr klar drüber, es bedarf einer langen Zeit der Übung. Und genau dafür, sich anzueignen, sich selbst darin zu gewöhnen, Stoiker zu werden, haben sie etwas erfunden, was später die christlichen Mönche geübt haben, nämlich Übung, Askesis. Wenn wir über Askese heute, asketisches Handeln sprechen, meinen wir so etwas wie sich geißeln oder hungern, nichts essen, sich irgendwie bestrafen für etwas oder Schmerz auszuhalten. Das sind Übungen, die kommen nicht direkt aus der stoischen Tradition. Stoische Übungen waren erstmal so Überlegensübungen, sich erstmal im Gedanken klar zu werden, achtsam zu werden auf den Moment. Also eine Übung war es, sich den Augenblick zu vergegenwärtigen. Das hat jede philosophische Schule, soweit ich weiß, auf der ganzen Welt, dieses sich den Augenblick vergegenwärtigen. Also jede Weisheitstradition kennt das. Für den Stoiker bedeutet es, sich klarzumachen, dass der jetzige Augenblick, in dem ich lebe, das Resultat aller Ursache-Wirkungsprozesse der Vergangenheit ist. Sich ganz klarzumachen, dass die körperlich ausgedehnte Welt, in der wir teilhaben, weil wir leibliche Wesen sind, eine Welt ist, die durch das Gesetz von Ursache-Wirkung bestimmt ist bis heute, bis jetzt. Dieser Gedanke, auch den muss ich einmal festhalten, weil wenn man den richtig zulässt, wenn ich den richtig lasse, raubt mir das fast den Atem. Das ist so ein großer Gedanke, der erstmal so machen lässt. Ich bin daran gewöhnt, ja. Und wenn man eben nicht so daran gewöhnt ist, ist das schon eine ganz besondere und auch beglückende, aber auch herausfordernde Erkenntnis. Diese Erkenntnis, rät der Stoiker, solltest du dir in Büchern aufschreiben. Die Bücher sind wichtig im Stoizismus, besonders die persönlichen Tagebücher. Die Stoiker waren die Ersten, die Tagebuch geführt haben. Ach, das ist ja ein interessanter Aspekt. Das war eine Psychotechnik, und ich meine jetzt nicht mit Psychotechnik verrückte Technik, sondern eine Technik der Leitung der Seele. Ja. Eine psychagogische, wäre das Fachwort. Ja. Eine psychagogische Technik, um dir einen Charakter zu bilden. Schreibe dir auf, was du erreichen willst, und prüfe dich täglich im Tagebuch, ob du es erreicht hast. Diese Tagebücher sind teilweise sogar überliefert. Wow. Ja, das berühmteste Tagebuch ist von einem ganz berühmten Stoiker, nämlich einem römischen Kaiser, Marcus Aurelius, der sehr viel später erst gelebt hat. Das sind eben die sogenannten Selbstbetrachtungen, die man kaufen kann bis heute von Marc Aurel. Ich glaube, die haben wir sogar in der Schule durchgenommen. Das ist aber auch eben ein Tagebuch. Der Tagebuch führen hilft dir dabei, eine Übung durchzuführen. Eine andere hilfreiche Technik ist, besprich es mit Freunden. Das wollte ich doch sagen. Das ist mir nämlich gerade in den Sinn gekommen. Vielleicht ist das zumindest ein Punkt, wo die Stoiker und die Epikureer an der Stelle sich versöhnen können, dass es einer Freundschaft oder Freundschaften bedarf. Weil das, was du mir eben erzählt hast oder was jetzt so an Gedanken gekommen ist zu den Stoikern, da habe ich mir schon so überlegt, na, so ganz alleine wird das schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man diese intensiven Praktiken und Übungen durchlebt, und das ist ja keine Sache von einer Woche, einem Monat oder einem Jahr, sondern das ist ja eine Lebensaufgabe, der man sich irgendwie immer wieder stellt und dann nur zu Annäherungswerten wahrscheinlich kommt. Ich glaube, das ist gar nicht anders zu bewerkstelligen als mit dem Gegenüber, mit Freunden, mit Menschen, mit denen man sich auch austauscht. Natürlich, erinnere dich an die Art Natur, die wir geerbt haben. Stimmt. Würden wir einen Stoiker aus der damaligen Zeit in unsere Zeit herüberholen können mit einer Zeitmaschine? dann würde er uns sehr stark beargwöhnen für unseren Individualismus. Den Individualismus, den wir heute pflegen, so einen atomistischen Individualismus, wo wir sagen, wir kommen selbst klar, wir sind Autodidakten, können uns alles selbst beibringen. Die Vorsätze, die wir leben, brauchen wir uns nur selbst zu geben. Wir brauchen uns nicht mit anderen darüber abzusprechen. Der Stoiker sehe uns als abgeirrte, also von dem eigentlichen Menschsein weit entfernte Lebewesen an, die sich irgendeinem Irrtum hingeben. Ja. Die Gemeinschaft ist für, weil es in unserer Natur liegt, für den Menschen eigentlich nur notwendig, gar nicht hinreichend für Weisheit, aber notwendig, um weise zu werden. Ich muss auch da, der Stoiker, der uns heute sieht und was du gerade gesagt hast, ich habe richtig gemerkt, wie das eine Bestürzung in mir hervorruft, was du erzählt hast. Und du hast gesagt, atomistisch, aber Epikur war Atomist und trotzdem hat er sich für die Freundschaft eingesetzt und hielt die für wichtig. Hm. Und ich wüsste gar nicht, ich glaube, auch Sokrates hatte gute Freunde, das wissen wir ja, das hast du erzählt von seinem Ende. Die Freundschaft und das und die Gemeinschaft, zumindest das, was wir bisher besprochen haben, spielte das überall eine gewisse Rolle. So ist es. Also wir haben geerbt, auch aus dem bürgerlichen Zeitalter, ein Individualismus, der nicht, der etwas Neues in die Welt bringt. Die Art, wie wir heute leben, ist nicht zu vergleichen mit der Art, wie Menschen noch vor 400 Jahren lebten. Wahrscheinlich sogar noch vor 200 Jahren, also an vielen Stellen. Ja, Epikur hatte ja schon gewarnt vor einem Individualismus, den die Menschen mit sich bringen, wenn sie sich auf den Staat verlassen. Epikur meinte ja nur, die Freunde geben dir eigentlich sozialen Halt. Wenn du dich auf den Staat verlässt, dann musst du immer auf deine Rechte und Regeln pochen, die der Staat dann mit den Institutionen der Gerichte für dich durchsetzt und vor denen du das verhandeln kannst. Aber dann ziehst du dich zurück auf einen Individualismus. Du lässt das Gespräch mit anderen sein. Und was Epikur als den falschen Weg im Auge hatte, haben wir tatsächlich in der Moderne durchlebt. Wir verstehen uns ja heute als Personen, die vom Staat garantierte Rechte haben und diese Rechte schützen uns vor den Ansprüchen anderer Menschen. Und wir sind in einem wirklich individualistischen Zeitalter. Dieses Thema, was du da gerade anreißt, finde ich so spannend und da würde ich wirklich gerne nochmal einen eigenen Podcast zu machen, weil ich glaube, da sind so viele Aspekte, die es wert sind, erzählt zu werden und überlegt zu werden. Das finde ich ganz, ganz spannend und ich kann mir vorstellen, dass es auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein kann. Aber nochmal zurück zur Stoa. Du hast gesagt, da ist eine Lehre, eine Richtung, eine philosophische Richtung begründet worden, die ist dann von seinem Schüler weitergeführt worden. Und dessen Schüler und seine Schüler haben es weitergetragen bis... Der Stoizismus ist eigentlich nie wirklich gestorben. Er hat aber Zeiten erlebt, wo er durch politische Gründe eingeschränkt wurde, verboten wurde. Er hat Zeiten erlebt, wo er fast vergessen wurde. Aber immer wieder in der Geschichte, in der Kulturgeschichte, werden Stoiker gelesen. Lass mich nur mal so ein paar Namen nennen. Also, gerne. Nachdem Zenon gestorben war, war sein Schüler Kleanthes das Schuloberhaupt. Er war aber mehr so ein Mann fürs Praktische, weil er Berufsboxer war. Und dann der Schuloberhaupt wurde... Ich muss jetzt etwas lächeln. Ja, das muss man dazu erzählen. Das waren ziemlich normale Typen, die dann das Schuloberhaupt gebildet waren. Hat aber nichts geschrieben, hat die Schüler aber unterwiesen. Er war wohl ein sehr guter praktischer Lehrer. Nachdem er gegangen ist, ist Chrysippus von Assos gekommen. Chrysippus war ein Vielschreiber. Man weiß nicht genau, wie viel er geschrieben hat, aber es sollen über 730 Bücher gewesen sein. Also der Chrysippus hat dann auch letztlich Grundfundamente gelegt für alles Weitere. Dann war es so, dass über 200 Jahre lang diese Schule dort bestand und auch über die Grenzen von Athen hinaus wirksam wurde. Langsam baute sich im Westen des Mittelmeerraums ja auch Rom aus. Rom entsteht jetzt langsam als Republik. Die Reiche, die Alexander gegründet hatte, werden ja zerfallen und führen Krieg. Und Rom wird zu einer Zeit sich nicht nur als Republik ausbauen, sondern ein Imperium werden. Wird dann also Athen und die ganzen griechischen Stadtstaaten übernehmen. Und bis 30 nach Christus wird Ägypten römisch werden. Und zu dieser Zeit, sagen die Historiker, wendet sich das Blatt der Geschichte. Dann geben die Griechen als die maßgeblichen kulturellen Hüter des Mittelmeerraumes den Stab ab an die Römer. Ja. Und dann kommen auch griechisch geprägte Römer wie Cicero und Seneca und Marcus Aurelius und Epiktet aus ganz verschiedenen Schichten zum Stoizismus. Epiktet, ein ganz interessanter Mann, war Sklave, freigelassener Sklave, der später eine Schule des Stoizismus in Rom hatte. In Rom wurde er vertrieben und musste nach Ionien gehen. Und dort führte er die Schule weiter. Auf der Schule haben dann Feldherren, römische Adelige und Millionäre studiert bei einem Sklaven. Dann kam der Kaiser Marcus Aurelius, der überzeugter Stoiker war und die alte antike Tradition der Griechen nochmal wiederbelebt hatte, indem er für jeden der philosophischen Schuloberhäupter einen imperialen Lehrstuhl gespendet hatte, sodass es in Rom eine imperiale Universität für griechische Philosophie gab. Nach dieser Belebung gab es dann aber auch wieder von Seiten der Römer eine sehr abschätzige Haltung den Philosophen gegenüber, weil sie immer die Tendenz hatten, die Wahrheit zu sagen und auch so die Fratze des Imperiums auch mal manchmal aufdeckten und die menschenverachtenden Zustände im Römischen Reich auch zum Thema machten. Dann wurden die Philosophen wieder verboten. Als die Christen aufkamen, als die Christen dann die römische Staatsreligion bildeten, übernahmen sie diese stoische Kultur. Über das gesamte Mittelalter hat es in jedem Kloster mindestens eine Ausgabe von Epiktets Handbüchlein gegeben, das die Mönche in ihrer Zelle studiert haben. Also die stoischen Gedanken sind in die Klöster gekommen und man muss sagen, dort wurden sie erhalten. Mhm. Dann wurde in der Renaissance im 15. Jahrhundert wurde der Stoizismus nochmal entdeckt und reformuliert. Dann kamen philosophisch gewichtigere Gestalten wie etwa Montaigne in seinen Essays, Spinoza in seiner Ethik. Es wurde gelesen auch von den amerikanischen Gründervätern. Und im 20. Jahrhundert haben die Begründer der Psychotherapie den Stoizismus als direktes Vorbild anerkannt. Also Viktor Frankl, Albert Ellis und Aaron Beck, die Begründer von rationaler, emotiver Psychotherapie, die heute eingesetzt wird, um Depressionen zu lindern oder um andere Schwierigkeiten aufzulösen, sehen im Stoizismus ihr direktes Vorbild. Also der Stoizismus. Wie weitwirkend. Ja, das ja, ist schön, dass wir da jetzt nochmal so ein bisschen, oder dass du das nochmal so ein bisschen aufgezeigt hast, wie stark sich das fortgesetzt hat, für wie viele weiterführende Disziplinen auch das Grundlage war und ist. Ja, darüber würde ich gerne beim nächsten Mal eben sprechen, wie der heutige Stoizismus sich vom Antiken auch unterscheiden kann, aber was es auch für Übereinstimmungen gibt. Darüber sprechen wir gerne das nächste Mal, aber zum Schluss wie immer, und das kann ich mir fast selbst beantworten, die antiken Stoiker, was hätten die gesagt, was ist ein gutes Leben? Das ist der Kernsatz. Führe ein Leben in Einklang mit deiner Natur. Und das noch weiter zu erörtern, wird viel zu weit führen, aber dieser Satz ist, glaube ich, etwas... Ermächtige dich deiner eigenen Seele. Ermächtige dich deiner eigenen Seele. Denn fasse dich nicht nur als Naturereignis auf, das ist vielleicht wichtig, sondern mach es wie Sokrates und begreife dich als Subjekt deiner Welt. Du kannst dich gestalten, ne? Das ist damit gemeint. Schön. Also damit würde ich gerne schließen. Wir sind viel mehr als ein Naturereignis. Ja. Dankeschön, Christian. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss, Vera.